Hallo, meine lieben Freunde! Wir sind bereits beim fünften Teil dieser Serie angekommen. Das letzte, was ich euch gesagt habe, ist, ich glaube, es wird keine absoluten mehr geben. Also nichts, keine absoluten Wahrheit, keine absoluten moralischen Standards und so weiter und so fort. Und ich glaube auch, dass, dass nicht nur, dass es keine absoluten mehr geben wird, sondern was eigentlich mit dem verwandt wird. Aber ich möchte es einfach hier noch auch anschneiden, okay? Als nächsten Punkt. Alles ist relativ. Alles ist relativ. Ich werde euch jetzt mit einfachen Worten die Relativitätstheorie erklären, okay? So wie ich sie gerne erkläre. Drei Haare am Kopf sind relativ wenig. Drei Haare in der Suppe sind relativ viel. Alles ist relativ. Aber weißt du, was ich gelernt habe auch in der geistlichen Welt, da ist nicht alles relativ. In der geistlichen Welt gibt es ganz klare Gesetze, nach denen die geistliche Welt funktioniert. Und auch mit Gott, da ist nicht einfach alles relativ. Da ist nicht einfach, ja, es gibt viele Wege zu Gott. Nein, es gibt einen einzigen Weg. Da gibt es keinen anderen, gibt es nichts anderes. Jesus ist der einzige Weg zum Vater. Und wenn du einen anderen Weg suchen willst, weil du denkst, Gott ist doch relativ gut, dann wirst du nicht am Ende bei ihm landen. Und weißt du, und da ist auch wichtig, dass wir das einfach wirklich im Herzen ergreifen. Denn so gerne machen wir irgendwie alles relativ. So gerne sind wir Leute, die nicht von anderen intolerant geschimpft werden. Wie viele Leute haben Angst, dass andere sagen, du bist intolerant. Und weißt du, und Intoleranz ist ja auch etwas, ein Wort, das so verzogen wird, aber so sehr verzogen wird. Ist Gott tolerant oder intolerant? Gott ist sehr intolerant auf gewissen Gebieten. Zum Beispiel, in der geistigen Welt ist eine absolute, ein klares Gesetz. Das Gesetz kannst du annehmen oder ablehnen, spielt keine Rolle, das Gesetz steht. Nämlich das Gesetz des Glaubens. Die Bibel sagt im Römerbrief, spricht die Bibel über das Gesetz des Glaubens. Das Gesetz in diesem Sinn bedeutet nicht ein Gebot, das aufgestellt wurde, sondern es ist zu verstehen wie eben auch das Gesetz der Schwerkraft. Das Gesetz der Schwerkraft ist nicht relativ. Das ist absolut klar. Du springst runter, du kommst unten an. Du kannst auf den 10. Stock eines Gebäudes hinaufsteigen und du kannst, so lange du willst, schreien von oben bis unten, ich verachte das Gesetz der Schwerkraft, ich lehne das Gesetz der Schwerkraft ab, ich glaube nicht an diesem Gesetz der Schwerkraft, du wirst an diesem Gesetz der Schwerkraft brechen. Und weißt du, und wenn wir mal das im Herzen verstehen, dass sehr oft Dinge, die relativ als relativ dargestellt werden, die sind ja gar nicht relativ. Ja, da gibt es viele Dinge, die sind relativ, aber nicht alles ist relativ. Darum habe ich ja auch gesagt, alles ist relativ. Und da kommt eine Bewegung auf uns zu, die will uns davon überzeugen, alles ist nur eine Sache der Perspektive. Es ist alles nur eine Sache der Wahrnehmung. Reinhard, du nimmst das eben anders wahr als ich. Und dann machen wir unsere Wahrnehmung zur Wahrheit, anstatt einfach das verstehen, dass das gar nicht so ist. Und weißt du, und da gibt es eben gibt es Gesetze in der geistlichen Welt, da kannst du machen, was du willst. Diese Gesetze stehen. Die geistliche Welt, die funktioniert nicht einfach irgendwie. So, naja, das wird schon irgendwie gehen. Nein. Zum Beispiel, wie ich gesagt habe, das Gesetz des Glaubens. Gott wird nicht mit dir in Beziehung stehen auf Basis der Liebe, die er für dich hat. Die Liebe ist das Motiv, die Gott bewegt, dir ewiges Leben zu schenken. Aber die Liebe ist nicht die Basis. Wenn die Liebe Gottes die Basis wäre, den Menschen ewiges Leben zu schenken, würde kein Mensch in die Hölle gehen. Und da gibt es heute Leute, die predigen das. Ich habe vor kurzem gehört, die liebe Anna Lidge, sie war zerstört, am Boden zerstört. Sie kam zu unserer Schule des prophetischen Übernatürlichen dorthin als Staff und ich merkte schon, irgendwie, da passt etwas nicht. Und ich habe sie gesagt, wie geht's dir? Und sie hat gesagt, ah, nicht gut. Geht mir gar nicht gut. Ich habe gesagt, was ist los? Sie hat gesagt, eine meiner allerbesten Freundinnen, eine wirkliche Herzensfreundin, die hat gebrannt für Jesus, Feuer für Jesus, gebrannt für Jesus, Feuer und Flamme von Jesus gezeugt, leidenschaftliche Beziehung zu Jesus. die hat sich jetzt insofern abgewendet, weil sie gesagt hat, Gott ist Liebe und da Gott Liebe ist, kommt jeder in den Himmel, egal was wir machen. Und die haben geredet, ich weiß nicht wie viele Stunden, und die andere hat gesagt, meine Liebe, du kannst mir sagen, was du willst. Ich glaube das nicht, was du mir sagst. Ich glaube nicht, dass Jesus der einzige Weg ist. Ich glaube, dass Gott die Liebe ist und Liebe ist der einzige Weg, um in den Himmel zu kommen. Und da er mich liebt, komme ich in den Himmel und alle anderen um mich herum auch. Das Problem ist gelöst. Und die haben geredet und Anna hat zu mir gesagt, sie hat zu mir gesagt, eine sehr extreme Aussage. Ich habe gesagt, das werde ich dir nicht versprechen. Sie hat gesagt, sollte ich irgendwann mal in meinem Leben so einen Weg beschreiten, bitte töte mich sofort. Ich sage, was? Töte mich? Sie hat gesagt, ja, bring mich um. Ich gehe lieber zu Jesus, bevor ich so einen Mist mache, als so einen Mist zu machen. Ich habe gesagt, nein, nein, ich werde dich dann schnappen. Ich werde dich mal kurz hochhalten, gegen die Wand halten und sagen, wach auf, meine Liebe. Aber töten werde ich dich nicht. Aber weißt du, und das sehen wir, es gibt eine unwahrscheinlich große Bewegung heute auch auf dieser Welt, die einfach alles relativ machen. Hölle ist nice, relativ. Weißt du, aber Gott hat den Glauben nicht relativ gemacht. Glaubst du an das Opfer Jesus Christus, erlebst du es. Glaubst du es nicht, erlebst du es nichts. Da gibt es keinen anderen Ausweg. Und denke mal, wie leise sich das eingeschlichen hat, auch in unser Christenleben. Immer wieder habe ich Folgendes gesagt. Sollte ich an einer Krankheit irgendwann einmal sterben, dann gibt es keinen anderen Grund dafür, als dass ich an meinem eigenen Unglauben gestorben bin. Wir haben so viele Theologien aufgebaut, warum Menschen nicht geheilt wurden. Ach ja, weißt du, dass der Pfahl im Fleisch und Hiob und was weiß ich, was wir uns alles Theologien aufgebaut haben. Weißt du, ich bin draufgekommen, die meisten Doktrinen, die wir uns aufgebaut haben, betreffend dem Übernatürlichen und der Heilung, die sind eigentlich darauf aufgebaut, dass wir klären wollen, warum das Wunder nicht geschehen ist. Eine gefährliche Sache. Sehr gefährliche Sache. Da gibt es nichts Relatives. Sag mir, was da relativ daran ist. Für wahr, er trug unsere Krankheiten ans Kreuz. In seinem eigenen Leib trug er sie. Für wahr, er trug unsere Krankheiten. Was ist da relativ? Naja, Gott will immer alle heilen, aber da gibt es halt schon mal Wurzeln, die beseitigt werden müssen. Hat er die Krankheit getragen oder nicht? Jemand hat mir die Frage gestellt auf unserer Schule und er hat Folgendes gesagt. Reinhard, können wir auch Heilung in Anspruch nehmen, wenn wir selbst daran schuld sind, dass wir krank sind? Weil wir unseren Körper misshandelt haben, weil wir schlecht gegessen haben, weil wir gewisse natürliche Gesetze gebrochen haben. Können wir auch in diesem Fall unsere Heilung in Anspruch nehmen? Ich habe dieser Schülerin nicht geantwortet. Ich habe eine Gegenfrage gestellt. Ich habe sie gesagt, kannst du Vergebung für die Sünden annehmen, wenn du bewusst gesündigt hast, wenn du vorsätzlich was falsch gemacht hast, wenn du ganz bewusst geplant eine Sünde begangen bist, kannst du die Vergebung deiner Sünde dann annehmen? Sie hat gesagt, ja, natürlich. Aber bei Krankheit machen wir eine Ausnahme. Entweder trug er die Krankheiten oder trug sie nicht. Ach, alles ist relativ. Und weißt du, und ich habe gemerkt, es hat sich in das Christenleben so etwas eingeschlichen, dass einfach so viele Sachen, die haben wir relativ gemacht, die sind gar nicht relativ. Absolut nicht relativ. Es gibt einen einzigen Weg, um das zu erlangen, was Jesus Christus für mich am Kreuz erworben hat. Und das ist der Glaube. Da kannst du etwas suchen zu drehen und wenden, wie du willst. Nur durch den Glauben kannst du das in deinem Leben erleben, wofür Christus am Kreuz für dich bezahlt hast. Und wir versuchen halt, alle möglichen Wege zu finden. Aber schau, wenn der doch intensiv beten will, dann lass ihn doch. Ich lasse alle tun, was sie wollen. Außer in der Gemeinschaft, wo wir leben, da können wir nicht in aktiver Sünde leben. Das ist eine andere Sache. Das lehrt uns die Bibel klar. Aber in deinem Leben mich einmischen, das ist das Letzte, was ich tue. Die sagen immer, ach Reinhard, ich hoffe, dass du nie den Saustall in meinem eigenen Herzen siehst. Und ich sage zu ihnen, Leute glauben, ein Prophet sieht ins andere Herz hinein. Und ich sage diesen Leuten dann immer, weißt du, ich habe genug zu tun mit meinem Herzen. Denkst du, ich möchte das sehen? Auch wenn ich könnte, wollte ich nicht, würde ich wegschauen. Hab genügend Arbeit mit meinem Herzen, jeden Tag zu arbeiten, jeden Tag umzugehen, es zu beschützen, mit dem Herzen Gottes in Einklang zu bringen. Das gibt mir schon genügend Arbeit. Danke, ich brauche da nichts mehr dazu. Und weißt du, und da sehe ich immer wieder, wie es sich eingeschlichen hat bereits in das Christenleben und immer mehr einschleicht. Ja, es ist doch, alles ist doch irgendwie relativ. Nein, Jesus holt keinen Kranken mit Krebs zu sich. Jesus verwendet nicht Krebs, um Menschen zu sich zu holen. Das tut er nicht, das braucht er nicht. Jesus hat den Krebs weggenommen am Kreuz. Wenn Menschen an Krebs sterben, dann sterben sie nicht, weil Jesus sie geholt hat. Das ist nicht relativ, das ist absolut. Entweder trug er sie oder trug er sie nicht. Wenn er sie getragen hat, gibt es nichts mehr für ihn zu tun. Bleibt es nur mal bei uns. Aber da wir subtil aufgegriffen und anerkannt haben, diese Lüge, dass so viele Dinge eben relativ sind, haben wir uns eingelassen auf Doktrinen und Lehren, die eigentlich so konträr sind von dem, was Jesus Christus am Kreuz für uns vollbracht hat. Meine lieben Freunde, ich sehne mich so sehr. Ich sehne mich, dass eine Gemeinde, und von Gemeinde spreche ich vom Leib Christi, nicht von irgendeinem lokalen Grüppchen von Menschen, die zusammenkommen. Ich sehne mich, dass die Gemeinde, dass der Leib Christi sich erhebt, sich aufmacht, sich fest, wirklich auch feststeht und sagt, wir sind nicht Leute, die sich der Lüge hingegeben haben, die sie zur Wahrheit verdreht hat, die einfach keine Absoluten mehr haben, wo irgendwie alles relativ ist. Wir sind Menschen, die hier auf dieser Erde das Königreich Gottes bringen werden und es vorantreiben werden. Wir stehen im Glauben, wir leben im Glauben, wir agieren im Glauben. Und wenn die Dinge nicht so sind, wie sie sein sollten, wenn wir glauben würden, dann übernehmen wir die Verantwortung. Und dann sagen wir, wir haben nicht richtig geglaubt. Wir haben falsch geglaubt. Meine lieben Freunde, es ist so schön, euch hier zu dienen. Wir machen jetzt wieder Schluss und nächsten Mal machen wir gleich weiter mit dieser selben Serie. Wenn ihr dieses Video genießt, vergesst nicht, schickt es an alle anderen weiter. Schreibt euch bei unserem Kanal ein, damit ihr auch die Meldungen bekommt, wenn wir etwas Neues posten. Und klickt auch den Like-Button. Herzlichen Dank, bis zum nächsten Mal. Wie gesagt, noch einmal, ich sage nicht, dass alles, was von Hollywood kommt, böse ist. Aber ich persönlich bin überzeugt, dass sehr viele Dinge von Hollywood, die wurden sehr direkt vom Feind verwendet, damit unsere Herzen einfach unsensibel werden gegen der Wahrheit gegenüber. Hallo, hallo, meine lieben Freunde. Wenn ihr diesen YouTube-Video genossen habt, wenn ihr diese Lehre genossen habt und gesegnet worden seid, und immer wieder kommen Fragen in uns rein, das war so für uns segensreich, wir haben so viel gelernt. Aber wo gibt es noch andere Sachen? Wo können wir mehr erfahren? Und ganz simpel, wir haben alle Sachen zusammengestellt. Wir haben einen Mentoring, eine Gemeinschaft ohne Begrenzungen, wo wir jede Woche 30-minütigen speziell Lehre aufgenommen haben, nur für diese Mentoring-Gruppe, wo einmal im Monat eine Live-Mentoring ist über Zoom, wo man auch interagieren und fragen kann. Brasilien Kids Care, ein wunderbarer Verein, den der Herr uns geschenkt hat, wo wir Waisenhäuser bauen und Kinderhäume hier in Brasilien. Eine Schule des prophetischen Übernatürlichen auf Deutsch, ähnlich auch in Europa. Unzählige Bücher, die der Herr mir geschenkt hat und die auch auf Deutsch erhältlich sind. Und so viele andere Dinge. Wenn ihr wissen wollt, was es noch alles von uns für euch gibt, einfach diesen Link klicken und dort kommt ihr direkt hin zu der Seite, wo ihr einfach alle Informationen habt, was wir alles noch auf Deutsch zur Verfügung haben für euch. Ganz herzlichen Dank. Unser größtes Anliegen ist es, die Güte Gottes auf der ganzen Welt zu verbreiten und ein Segen zu sein für so viele Menschen. Herzlichen Dank.